Damit war die Marschrichtung klar. Der Rundfunk sollte ausschließlich für die nationalsozialistische Propaganda eingespannt werden. Kultur- und Unterhaltungssendungen, Tanzmusik und Konzertübertragungen dienten nicht primär der Bildung und Entspannung, sondern waren lediglich das Lockmittel, um die Hörer möglichst lange an den Lautsprechern zu halten. Denn nur so war gewährleistet, dass die Verlautbarungen der NS-Regierung von möglichst vielen Menschen wahrgenommen wurden. Wenn Goebbels, Hitler oder Göring den Deutschen etwas mitteilen oder sich feiern lassen wollten, dann nutzten sie zuerst das Radio mit seinen linientreuen Reportern. Die Voraussetzung dafür war allerdings, dass genügend Deutsche einen Rundfunkempfänger besaßen. Am 1. Mai 1932 hatte es gerade mal 4,2 Millionen Rundfunkteilnehmer gegeben. Die Neuanmeldungen gingen sogar wieder stark zurück. Der Grund war die hohe Arbeitslosigkeit. Wer nichts mehr verdiente, der konnte sich auch kein teures Radiogerät leisten. Es musste also ein billiger Empfänger auf den Markt gebracht werden, um die Hörerzahlen deutlich steigern zu können. Bereits 1930 hatte Philips einen Volksempfänger entwickelt, die Pläne aber verworfen, weil erste Testverkäufe keinen Erfolg versprochen hatten. Goebbels musste also dort ansetzen, wo die Geräteindustrie aufgegeben hatte. Selbst das Design des Gehäuses wurde schon fix und fertig geliefert. Walter Maria Kersting hatte den Bakelitquader bereits 1928 entworfen. Wo das Firmensignet eingesetzt werden sollte, hatte Kersting einen Adlerkopf mit konzentrischen Kreisen eingefügt. Daran änderte Goebbels zunächst nichts. Erst 1938 wurde das Emblem durch einen Hakenkreuzadler ersetzt. Um zu verhindern, dass aus dem Volksempfänger ein Weltempfänger wurde, war sein Innenleben äußerst simpel konstruiert. Den Ingenieuren hatte das Propagandaministerium ins Pflichtenheft geschrieben: Der Volksempfänger soll unbedingt sicheren Empfang des jeweiligen Bezirkssenders im ganzen deutschen Reichsgebiet gewährleisten und zusätzlichen Empfang des Deutschlandsenders sicherstellen. Im August 1933 stellte Goebbels den Volksempfänger VE301, benannt nach dem Tag der Machtübernahme, bei der Berliner Funkausstellung vor. Die 28 deutschen Radiohersteller brachten ihn baugleich zum Preis von 76 Reichsmark in die Geschäfte. Das war etwa die Hälfte von dem, was sonst ein Radioapparat kostete. Der Erfolg war gigantisch. Bereits an den ersten beiden Ausstellungstagen wurden 100.000 Apparate abgesetzt, bis zum Februar 1934 insgesamt 600.000 Stück. Bis zur Funkausstellung im August 1935 hatten sich sogar mehr als doppelt so viele Geräte verkauft und Goebbels konnte eine für ihn zufriedenstellende Bilanz ziehen. Der Gedanke des Volksempfängers aber setzte sich so erfolgreich durch, dass bis heute weit über 1.300.000 dieser Apparate hergestellt wurden. Es braucht dabei nicht verschwiegen zu werden, dass um die Auflegung der ersten Serien heftige Kämpfe ausgefochten worden sind, bis der entschiedene Wille der politischen Führung und die wirtschaftliche Vernunft zum Siege kamen. Entsprechend diesem politischen Erfolg hat der Volksempfänger auch wirtschaftlich zu einem Erfolg von ungewöhnlichen Ausmaßen geführt. Der Arbeitsfrontempfänger DAF 1011 für den Gemeinschaftsempfang in den Betrieben erhielt seine Bezeichnung nach dem Datum 10. November 1933, als Hitler das erste Mal vor den Arbeitern des Berliner Siemenswerks gesprochen hatte. Fortan war der Betriebsrundfunk ein wichtiger Teil des nationalsozialistischen Propagandasystems. Jetzt konnte jederzeit die Unterbrechung der Arbeit angeordnet werden, um eine politische Übertragung zu verfolgen. In den Arbeitspausen diente die Unterhaltungsmusik der Entspannung und Werbung für den Rundfunk. Mit den beiden Radiogeräten für das häusliche Wohnzimmer und die Werkshalle war Goebbels seinem Ziel, jeden Volksgenossen zu jeder Zeit über den Rundfunk erreichen zu können, einen großen Schritt näher gekommen.